keine Störungsmeldungen vor. Deutschlandfunk, Radionacht. Dies hier sind nichts als Figuren des Zufalls, bestimmte Arten von Spuren, Fluchtlinien des Lebens. Louis-René de Forest. Ich begrüße Sie zur Radionacht Jazz. Mein Name ist Karl Lippegaus. Unser Thema: Schatten und Licht. Eine Jazzreise von Marrakesch nach Istanbul. Eines der vielen großen Talente der interessanten Jazzszene Israels. Daniel Zamir, Sopransaxophon. Hier mit Yuri Kane am Klavier, Greg Cohen Bass, Joey Baron Drums. Diese dreistündige Klangreise begann mit Musik aus Israel, aber eigentlich beginnt sie irgendwo zwischen Spanien und Afrika in der Meerenge vor Gibraltar, über dessen Felsen seit 400 Jahren die britische Flagge weht. Es gibt Rhythmen aus dem Flamenco und aus dem Maghreb, die miteinander verwandt sind. Hier treffen Orient und Okzident aufeinander. Die Menschen aus dem Westen kamen bis nach Jerusalem und die Araber bis nach Poitiers. Sie haben Spanien erobert und Granada war über 700 Jahre unter ihrer Herrschaft. Während dieser langen Zeit ist die Musik gereist, zu Lande und zu Wasser. Und auch heute reist sie noch mit Renaud Garcia-Fons und seinem singenden Kontrabass und seiner schwebenden Identität Entre Mundo. Jedes meiner Alben ist wie eine Flaschenpost, die man ins Meer wirft und in die man eine Botschaft gesteckt hat. Wenn sie gut geschrieben ist, umso besser. Findet jemand diese Flaschenpost? Wie schön! aber sie markiert für mich auch ein Ende, denn etwas ist damit vorüber. Du hast deine Botschaft versteckt, die Flaschenpost losgeschickt und das war's. Renaud Garcia-Fons erzählt mir in seinem Atelier in Paris über seine Reisen rund ums Mittelmeer. J'ai joué au Liban, au Maroc. Ich habe im Libanon, in Marokko, in Israel und im Irak gespielt, doch zwischen zwei Kriegen, vor langer Zeit. Ich habe in Tunesien Konzerte gegeben, aber noch nie in Algerien und Libyen, vor allem aber viel in Marokko. Mit dem Publikum in all diesen Ländern habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich würde sogar sagen, mit den Musikern dort verbindet mich ein Gefühl der Brüderlichkeit. Einige hören in dem, was ich mache, einen Widerhall dessen, was in ihren eigenen Ländern erklingt. Das trifft ganz besonders auf Musiker aus der Türkei zu, mit denen ich zusammenkomme. Es gibt natürliche Verbindungen, Dinge, die offensichtlich stark zu ihnen sprechen. Certains musiciens, par exemple, viennent à ma rencontre. C'est valable aussi avec beaucoup de musiciens turcs avec qui je travaille, ou effectivement, il y a, je crois, des fois une espèce de relation naturelle comme ça. Der Kamenche, abgeleitet von den persischen Worten Kaman für Bogen und Che klein, ist das alte Streichinstrument, von dem die meisten Instrumente dieser Art von Nordafrika bis nach China abstammen. Es hat einen schmalen, ausgehöhlten Bauch aus Walnuss, Eiche, Ahorn oder Maulbeerbaumholz, aus dem früher auch Schiffe gebaut wurden. Mit einer dünnen, darüber gespannten Membranhaut und einem konisch geformten Hals. Ein faszinierendes kleines Instrument, dessen Klang unter die Haut geht. Ein Virtuose am Kamenche ist Derya Türkan aus Istanbul. Und er hat jetzt mit Renaud Garcia-Fons ein Album aufgenommen. Es heißt Silk Moon. Unsere Seelen lechzen nach Musik. Es gibt eine Tradition im Orient, die besagt, die Musik sei für die menschliche Seele geschaffen worden, damit die Seele es ertragen kann, um überhaupt in dieser Hülle des menschlichen Körpers zu leben. Renaud Garcia-Fons. Thank you. ein neues Album von Renaud Garcia-Fons, Silk Moon, mit dem Kamanche-Virtuosen Derya Torkan aus Istanbul. Wir brauchen die Musik, sagt Renaud Garcia-Fons, um damit das irdische Gewicht zu erdulden, das auf jedem von uns so schwer lasten kann. Jeder einzelne Körper entwickelt sich, er erträgt uns und er zerfällt. Und die Musik ist dazu da, um uns daran zu erinnern, dass wir eben nicht nur Körper sind, sondern auch eine Seele haben, die nach etwas dürstet, nach der Leichtigkeit strebt, nach Humanität, nach den reinsten menschlichen Werten. In der kosmopolitischen Atmosphäre von Paris fanden drei Brüder aus Jordanien die Atmosphäre, die sie brauchten, um ihre Ideen frei und ungehindert entwickeln zu können. Basil Khoury Violine, Osama Khoury Qanun und Elia Khoury an der arabischen Kurzhalslaute Oud. Kouri Project aus Jordanien mit Umweg über Paris. Ihr Album heißt Revelation, Offenbarung. Vor einem Jahr ist es passiert. Am 25. Februar 2014 starb in Playa del Carmen in Mexiko überraschend mit 66 Jahren der für viele größte Flamenco-Gitarrist unserer Zeit. Francisco Gustavo Sanchez Gomez aus Algeciras war weltbekannt geworden unter seinem Künstlernamen Paco de Lucia. Die bisweilen sehr hermetische Welt des Flamenco hatte Paco, wie ihn seine große Fangemeinde weltweit nannte, immer wieder transzendiert. Er begann seine Karriere mit 14 Jahren, tourte schon bald durch die USA und Europa und hatte ein Duo für zwei Gitarren. Seine erste LP nahm er 1965 auf, Titel »Die fabelhafte Gitarre Paco de Lucias«. Meine Einstiegsdroge in seine Musik war das Live-Album aus dem Teatro Real in Madrid. Einen großen Verkaufserfolg landete er mit einer Rumba Entre Dos Aguas. Und dann gab es natürlich den Welterfolg des Albums One Night in San Francisco. Paco de Lucia. Yeah, but basically, I'm a flamenco guitar player. The question is that the idea of the people about flamenco is maybe what Manitas de Plata does, for example, no? Or other people is playing around the whole world. Eigentlich bin ich Flamenco-Gitarrist. Und das Problem ist nur, die meisten Leute verstehen unter Flamenco das, was jemand wie Manitas de Plata macht, mit viel Händeklatschen, Tanz. Aber der Flamenco, der wahre Flamenco, ist etwas ganz anderes. Ich denke, die Leute außerhalb von Spanien haben kein wirkliches Wissen darüber, was es ist. Es ist eine sehr ernste Musik. Im Grunde eine Musik für eine Elite. In Andalusien sind wir eine große Flamenco-Familie und nur innerhalb dieser Zirkel kann man wirklich hören und herausfinden, was der echte Flamenco ist. Mein Image ist vielleicht etwas modern, aber ich spiele Flamenco. Auch wenn ich mit Leuten wie John McLaughlin oder Al Di Meola Musik mache. Maybe it's a little too modern for the idea of the flamenco, the people is accustomed to it. But basically what I play is flamenco music. Yeah. Maybe I play with another people like John McLaughlin or Chick Corea or Al Di Meola, that they are not flamenco. And the music we play is not really flamenco. But the feeling of my improvisations with these people is a kind of flamenco, you know, not pure flamenco, because it's not. Thank you. Basta tu hermosa engañarme y con tu sonrisa inflamarme. Basta tu hermosa engañarme y con tu sonrisa inflamarme. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tú sos mi vida y mi ilusión. Me te vengas tanto, estoy en desespero, apiádate. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tú sos mi vida y mi ilusión. No te vengas tanto, estoy en desespero, apiádate y tenme compasión. Das war zuletzt Musik von den beiden iranischen Perkussionisten Kevan und Bihan Shemirani mit dem griechischen Musiker Sokrates Sinopoulos. Ihr Album heißt Gulistan. Davor hörten sie Savina Yannatou aus Athen mit der Gruppe Primavera in Salonico. Ihr neuestes Album heißt Songs of Thessaloniki und ist der langen Geschichte der sephardischen Juden gewidmet. Wenn Sie mehr über die bewegte Geschichte Thessalonikis erfahren wollen, es gibt ein Standardwerk in englischer Sprache, leider immer noch nicht ins Deutsche übersetzt. Das Buch heißt Salonika, City of Ghosts. Christen, Muslime und Juden 1430 bis 1950, der Autor Marc Mazur. Und wir hörten Paco de Lucia mit einem Ausschnitt aus seinem Album Scirocco von 1987. Paco de Lucia erinnerte immer mal wieder an den legendären Musiker Siriab. Die Schule von Bagdad war einst das Zentrum der Lehre für die arabische Musik und dann auch für die arabo-andalusische Musik. Ihr Einfluss reichte im Mittelalter über den Musiker Siriab bis hin nach Granada. Dieses alte Wissen von einst in die unmittelbare Gegenwart herüberträgt der mittlerweile in den USA lebende irakische Trompeter Amir El-Safar. Seinen großen Durchbruch auf der Jazzszene in New York hatte El-Safar mit dem Album Two Rivers. Shat El Arab aus der Suite Two Rivers von Amir El Safar, Trompete. Two Rivers evoziert den Tigris und den Euphrat, dessen Fluten Kräfte der Schöpfung und der Zerstörung waren in den ersten Städten der Welt, schreibt Amir El Safar. 700 Jahre lang, von 711 bis 1492, besetzte Al-Andalus, auch bekannt als das maurische Iberia, große Teile des heutigen Spanien, Portugal und Andorra. Und in diesen Königreichen kam es zu einem beispiellosen kulturellen Austausch zwischen Muslimen, Christen und Juden. An diese Epoche der friedlichen Koexistenz, die mit dem Horror der Vertreibung der in Spanien geborenen Muslime endete, an diese Epoche erinnern die Sängerin Amina Alaoui, der Pianist John Balke und der Trompeter John Hassell. Hier ist John Hassell telefonisch aus Los Angeles. After we had finished the whole recording, a long time after we had done performances and everything, als wir das Album im Kasten hatten und lange nachdem wir die Musik zu Siwan aufgeführt hatten, ging ich mein Archiv zu Hause durch und stieß auf einen Artikel aus der New York Times von vor 5 Jahren. Er enthielt eine interessante Grafik, eine Kombination aus arabischen, jüdischen und christlichen Symbolen, die ineinander verwoben waren. Und das Thema des Artikels war genau diese Periode in Andalusien, als diese drei großen religiösen Traditionen in Harmonie und Frieden zusammenlebten. Und ich dachte damals beim Lesen, wie wunderbar. Ich schickte John Balke später diesen Artikel und er antwortete mir, das ist genau der Artikel, bei dem ich angefangen habe, über Siwan nachzudenken. And he said, oh, that's exactly the article that where I started thinking about doing Siwan. وساقا ادفتر غصنا هدامه depuis très longtemps parce que j'ai caché quelque, c'est-à-dire dans mon parcours, je ne chante pas la musique. Alles, was ich mir seit langem erträumt hatte, findet sich hier. Ich hatte vorher schon mit bestimmten Traditionen gebrochen. Das heißt, ich singe arabo-andalusische Musik nicht in orthodoxer Manier. Ich wage, ich riskiere bestimmte Dinge auch im traditionellen Stil, aber als Siwan kam, ein zeitgenössisches, kreatives Projekt, nahm ich eine andere Haltung als Sängerin an. Ich lauschte den Kompositionen und den anwesenden Musikern. Und mehrere Male, bei den Proben und bei der Montage für das Album, stieß ich auf gewisse persönliche Hindernisse. Ich wollte anfangs mein Wissen über orientalische Musik einbringen, fand mich aber mehrmals wie vor einer Mauer wieder. Ab dem Punkt, als ich mich entschied, meine Emotion sprechen zu lassen, mein Feeling, indem ich mich von dem durchdringen ließ, was da passierte und all das in mir gären ließ, als ich das auf meinen Gesang übertrug, lag ich musikalisch richtig damit. Da verstand ich wirklich, was musikalische Freiheit bedeutet. Que j'ai été juste, j'ai découvert réellement ce que veut dire la liberté en musique. Me enamoran en Jaén. Tres morías me enamoran en Jaén. Aisha, Fátima y Mariam. Aisha, Fátima y Deutschlandfunk. 2 Uhr die Nachrichten. Mehrere Politiker der Großen Koalition begrüßen den von Innenminister de Maizière geplanten Aufbau einer neuen Antiterroreinheit bei der Bundespolizei. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lischka sagte der Mitteldeutschen Zeitung, er halte die Idee für vernünftig. Nach den Anschlägen von Paris und Kopenhagen müsse man besser aufgestellt sein. So könne sich ein normaler Schutzpolizist mit seiner Ausrüstung nicht erfolgreich Terroristen in den Weg stellen. Auch sei etwa die GSG 9 nicht für Fahndung und Verfolgung, sondern für einen unmittelbaren Zugriff gedacht. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, plädierte dafür, für die neue Einheit bis zu 400 Einsatzkräfte bereitzustellen. Der CSU-Politiker betonte, in der Gefahrenabwehr gebe es eine Lücke zwischen der GSG 9 und der Bereitschaftspolizei. Hier seien robustere Einheiten der Bundespolizei erforderlich. Die Pläne von Familienministerin Schwesig für ein Gesetz zur Entgeltgleichheit von Männern und Frauen stoßen bei Vertretern der deutschen Wirtschaft auf Ablehnung. Das Vorhaben wirke nicht gegen bestehende Lohnunterschiede, kritisierte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Derks in der Bild-Zeitung. So wählten Frauen häufig schlechter bezahlte Berufe. Aber auch Teilzeitbeschäftigung und lange Familienauszeiten trügen zu ungleicher Bezahlung bei, erklärte Derks weiter. Statt neuer bürokratischer Lasten brauche man flexible Betreuungsmöglichkeiten, Unterstützung bei der Berufswahl sowie Aufstiegsperspektiven auch in Teilzeit. Schwesig hatte noch für dieses Jahr ein Gesetz zur Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen angekündigt. Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sollen verpflichtet werden, Auskunft über ihre Gehaltspolitik zu geben. Die Terroranschläge im Jemen mit mehr als 140 Toten sind international verurteilt worden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon forderte die Konfliktparteien auf, umgehend die feindlichen Handlungen einzustellen. Das Auswärtige Amt sprach von einem weiteren Versuch, Hass und Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen anzustacheln. Zu dem Anschlag auf 2 Moscheen der Hauptstadt Sanaa bekannte sich die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat. Die US-Regierung erklärte hingegen, es gebe bislang keinerlei Anzeichen für eine Verbindung zum IS. Aus der Nähe der Küstenstadt Aden werden auch schwere Gefechte zwischen jemenitischen Truppen und bewaffneten Gruppen gemeldet. Unter den 29 Toten sollen zahlreiche Sicherheitskräfte sein. Tschechien hat ein Militärmanöver mit mehreren NATO-Partnern angekündigt. Wie das Verteidigungsministerium in Prag mitteilte, sollen an der Übung im Sommer mehr als 400 Soldaten aus Tschechien, den USA, Ungarn, Litauen und der Slowakei teilnehmen. Geplant seien auch Abschüsse von Boden-Luft-Raketen mit kurzer Reichweite. Mit dem Manöver sollen ein Luftangriff auf ein europäisches NATO-Mitglied simuliert und die Abwehrkraft der Allianz demonstriert werden. Die Ankündigung fand vor dem Hintergrund des Konflikts im Osten der Ukraine statt. Derweil machte das bulgarische Parlament in Sofia den Weg frei für die Einrichtung eines NATO-Kommandozentrums. Es ist Teil der Pläne zur Absicherung der östlichen Bündnisflanke. Insgesamt sind hierfür 6 neue Kommandozentren geplant. Bundesverkehrsminister Dobrindt will mehr Geld in den Erhalt von Bundesstraßen und Autobahnen lenken. Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, dafür stünden in den kommenden 3 Jahren knapp 2 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. Ein Teil der Mittel soll in die Sanierung maroder Brücken fließen. Weitere Gelder sollen unter anderem für die Bahn und die Förderung der Elektromobilität aufgewandt werden. 1 Milliarde Euro ist für den Ausbau schneller Internetverbindungen vorgesehen. Dafür ist Dobrindt, CSU, ebenfalls zuständig. Das Wetter. Nachts in der Nordwesthälfte wolkig mit Regen, in der Südosthälfte gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag dicht bewölkt mit Schauern. Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad an der Ostsee und 12 Grad im Süden. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag lockere Wolkenfelder oder sonnig. Im Süden dicht bewölkt, nachlassende Niederschläge bei 5 bis 10 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 3 Uhr. Deutschlandfunk, 2.05 Uhr, die Verkehrslage mit einer Meldung. Die A3 Würzburg Richtung Nürnberg ist zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Deutschlandfunk, Radionacht. Radionacht Jazz, heute Schatten und Licht. Jazz rund ums Mittelmeer, ausgesucht und vorgestellt von Karl Lippegaus. Fortuna aus ihrem Album Convivencia. Und dieses Wort Convivencia ist nun wirklich der Schlüsselbegriff für ein friedliches Zusammenleben aller Kulturen im mediterranen Raum. Kulturen des südlichen Mittelmeers. Der venezianische Jazzpianist und Musikwissenschaftler Arrigo Cappelletti und die Venezianer spielten für wahr über viele Jahrhunderte, noch vor den Genuesen und Pisanern, eine Schlüsselrolle in der Erschließung des Mittelmeerraums. Der Venezianer Cappelletti schreibt, Jazz sollte nicht so gesehen werden, dass er ein Bedürfnis hätte nach Interventionen von außen, um seine Vitalität wiederzugewinnen. Es ist in Wahrheit genau umgekehrt. Andere Musik braucht den Jazz, den frei improvisierten, um ihre ursprüngliche Frische wiederzufinden, in einer kuriosen Umkehrung der Begründungen, die heutige Verteidiger eines sogenannten Ethno-Jazz vorbringen. Der Jazz selbst ist offen für Material aus den verschiedensten Quellen. Majid Beckers. Oh, yeah, yeah, yeah. We have come back. New song, revenue. We have come back and brought back to our land, Africa, the music of Africa. Jazz is a black power. Jazz is a black power. Jazz is a African power. Jazz is an African music. Jazz is an African music. We have come back. Majid Beckers und sein Afro-Oriental Jazz Trio aus Marokko, aus ihrem Album Mabruk. Dann hörten wir einen kurzen Ausschnitt aus dem legendären Live-Auftritt von Archie Shepp beim Pan-African Festival 1969 in Algier mit dem Beat-Poeten Ted Jones. Und das zuletzt war Randy Weston mit seinem African Rhythms Quintet und den Gnawa Master Musicians of Morocco, La Namira aus dem Album Spirit, The Power of Music. Besondere Beziehungen knüpfte Weston zu den muslimischen Bruderschaften der Gnawas, mit denen er einige erstaunliche Aufnahmen machte. Die Gnawas sind die Nachfahren schwarzer Sklaven, die aus dem alten Ägypten durch die Sahara nach Nordafrika verschleppt wurden. Ihre Kultur erwies sich als so mächtig, dass sie diese Deportation überlebte und neue Zivilisationen aus ihr entstanden, schreibt Weston in seiner Autobiografie. Nachdem er sein erstes Gnawa-Ritual erlebt habe, sei er in eine Trance verfallen, die 2 Wochen gedauert habe. Graham war ein moderner Odysseus ohne die Frustration. ein Reisender, auch in der Musik, an Jazz von Charles Mingus genauso interessiert wie an arabischer, persischer oder indischer Musik, an schottischen Balladen und vielem mehr. Er wurde 1940 in England geboren. Sein Vater war Schotte, Amateur, Folksänger. Die Mutter kam aus Georgetown, Britisch-Guayana. Auf einer seiner vielen Reisen hatte Davy Graham in Paris für Elizabeth Taylor musiziert. Er war dann an die Côte d'Azur gereist, weiter nach Malaga, um schließlich in Tanger zu stranden. Das kurze Zeit, ich glaube im 17. Jahrhundert, britische Kolonie war. Aber die Briten konnten sich diese Stadt nicht leisten. Es erging dann die Order, die Mole wieder zu zerstören und die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Davy Graham zog weiter nach Marokko und ließ sich dort inspirieren von arabischer Oud-Musik. Und die ist in Spurenelementen in seinem Gitarrenstil zu hören. Er studierte den Koran und er las alles von Henry Miller. Malim Mahmoud Ghania und Farrah Sanders, The Trance of Seven Colors. Bye. Malem Mahmoud Ghania an der Gimbri, wenn man so will, ein Vorläufer der Bassgitarre. Und dafür ist natürlich Bill Laswell ein Spezialist, der dieses Album mit ihm und Pharoah Sanders produziert hat, The Trance of Seven Colors. Der Gewürzhandel ist bestens dokumentiert. Amphoren und Galeeren hat man auch viele gefunden. Aber was heute musikalisch in Nordafrika passiert, wenn überhaupt noch etwas passiert, erreicht uns oft nur über Musikfans und ihre kleinen Labels in Brüssel oder Paris. Tanger war auch ein Zufluchtsort für Beatpoeten wie Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William S. Burroughs, ganz zu schweigen von Paul Bowles, der dort jahrzehntelang gelebt hat. In Tanger spielt Naked Lunch, der berühmte Roman von William S. Burroughs, der verfilmt wurde von David Cronenberg, zu einer Musik eines ehemaligen Rockmusikers, Howard Shaw. Und der lud zu diesen Aufnahmen, weil er so beeindruckt war von dem Album The Skies of America, den Altsaxophonisten Ornette Coleman ein. Die komplette Filmmusik zu Naked Lunch ist jetzt erschienen. Thank you. Tangier telegram from the Majun traveler. Once I had switchboard word of Suleiman to know quick branches, forests of eyelids, herons of bright power. Believe me, opening spirit locks across body, the will to commit heart slide as big as a table. Do not name born peninsular place, goodbye to previous actions, for a time I listened, spoken wishes, hollow moment to a rendezvous. Gradually individual atoms scream, washed reflection, refract radiance, moving closer between stars, blood burst in cloud and the whole house is ready. Make way for a luminous candle flicker of mystery's astral cascade. Endow light erection of all things, conscious crenation to know me in the vacuum. New flowing textures to jeweled passages and hydrogen tents. Mongrel breath at dawn. Eternity has my eyes forever under unnameable obstacles. I see a world of frozen stillness, hands in balance, seeds left inside self, awake, soaring, become shadow in processions of light and horses. Great shears of light in the skyborne peninsula, my lips, the soul in darkness, doing eyeless vision tricks, moving closer to the stars again. I myself in the dark room, informed with all voices. A stellar shadow falls over plate glass, flames in silver bottles, hallucinatory whispers, it's never bad to kill. The balance of the cosmos lies naked as fakirs stumble towards succession. In the center of colors, the perfect dervish goes through the elaborate ritual, burial alive, Chinese water torture, until consciousness becomes routine on a faded rug, flipping sheets of power above the kingdom of cruelty. Sticking pins through his cheeks and stopping his heart at will, I am this symphony in my temple on hills. I respond to heart's hidden gardens, touch on leafy places. I am the hazard and the form. I see flowering boughs of unknown blood beyond all familiarity. كل مطاع في وقت العرض الموسيقى العطار كيكونوا حاضرين وكيشوفوا وكيرقصوا وهذا الشيء من زمان إلى حد الآن وما كيشوفها حتى شي واحد وجهجوكا كتاني زهون جاءكا وبوجلود جاء ومن بعد جاء الولي الصالح سيدي أحمد الشيخ الملقم بالحرات بالسبع هو اللي قال جدنا العطار إلا تبعتوني ما عمر غادي تخدم أو تحرم أروح الأشرار إلا بقوة البركة بالموسيقى ديالكم Johnson, Ayip Jang, Billy Martin und die Master Musicians of Jajuka. Jim Jarmusch, Zitat, die Musik von Jajuka ist Trance-Musik, ekstatische Musik, ein musikalisches Narkotikum. Von ihrer Quelle aus, einem speziellen Dorf in den südlichen Bergen des Rif in Marokko, ist diese magische Musik um die Welt gewandert, sich bewegend wie Wolken, wie Wasser, wie Rauch, durch das kollektive Bewusstsein derer fließend, die sie zu schätzen wissen. Vom Rifgebirge weiter nach Karthago zu Anwar Brahim und der Entstehung seines Albums Souvenance. Als wir uns trafen, um über dieses ambitionierte Werk zu sprechen, war noch nicht die Nachricht durchgekommen, die uns in dieser Woche aus Tunis erschüttert hat. Anwar Brahim. Ah oui, je l'ai attaqué avec beau, il faut dire, avec beaucoup de difficultés. Comme tous les projets d'ailleurs, il faut dire honnêtement, parce que je commence, comme beaucoup de gens le savent peut-être, sans un plan précis de travail, c'est-à-dire que... Souvenance habe ich unter großen Schwierigkeiten in Angriff genommen, wie alles, was ich mache. Ich beginne anfangs immer mit kleinen Skizzen, kleinen Ideen und brauche viel Zeit, um Interessantes auszuwählen, es weiterzuentwickeln und eine Struktur zu finden. Celles qui sont intéressantes... Diesmal fiel es mir noch schwerer, denn ich hatte zwar nach meinem letzten Album ein wenig weiter geschrieben an Musik, jedoch ohne präzise Vorstellung. Dann kamen die außergewöhnlichen politischen Ereignisse in Tunesien, ob man sie nun als Revolution bezeichnet oder als arabischen Frühling. Jedenfalls hat diese politische Aktualität in meinem persönlichen Universum eine ungeahnte Dimension eingenommen. Il y a ces événements extraordinaires qui sont survenus en Tunisie, ces événements politiques qu'on appelle révolution, le printemps arabe, enfin chacun appelle ça comme il veut. Mais disons que Es fiel mir einfach schwer, weiterzuarbeiten unter dem Druck der Ereignisse und alles, was ich tat, erschien mir im Vergleich dazu so banal. Was sich da ereignete, hatte ein so enormes Gewicht. Ich habe etwas mehr Schwierigkeiten gehabt als bei früheren Gelegenheiten, doch ich musste diesen Druck loswerden. Erstmal etwas Distanz zu mir selbst finden und eine neue Inspiration. J'ai eu un peu plus de difficultés que d'autres, que les autres fois, disons. Mais il a fallu que la pression retombe un peu, que je prenne un peu de distance pour moi-même me retrouver et retrouver comme ça une inspiration. Vous savez, nous sommes tous un peu avec la peur de ne pas trouver le bon moment d'inspiration. Thank you. Thank you. Anouar Brahim aus Tunesien, aus seinem neuen Album Souvenance, Musik für Oud, Quartett und Streichorchester. François Couturier, Klavier, Klaus Gesing, Bassklarinette, Björn Meyer, E-Bass und Anouar Brahim, Oud. Es gab Orte, an denen Kulturen einander begegneten und sich miteinander vermischten, aber es gab auch einzelne Menschen, in denen verschiedene Identitäten zusammenkamen und die sich miteinander vermischten. Und das nicht oft ohne Probleme, schreibt David Aboulafia in seiner großen Geschichte des Mittelmeers. Nach den Nachrichten der dritte und letzte Teil der Radionacht Jazz. Hier ist Ibrahim Malouf. Deutschlandfunk. Drei Uhr, die Nachrichten. Bundespräsident Gauck hat Peru während seines Staatsbesuchs zu einer offensiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ermutigt. Mit Blick auf bürgerkriegsähnliche Konflikte in den 1980er und 90er Jahren sagte Gauck in der Hauptstadt Lima, die Anerkennung von Schuld werde eine Nation nicht ruinieren. Die Versuchung zu verdrängen sei groß, wirke aber nur eine Generation lang. Zudem dürfe nicht nur an die jeweiligen Schandtaten der Gegenseite erinnert werden, mahnte Gauck. Bei Kämpfen zwischen der linken Guerilla, Leuchtender Pfad und den Militärs waren in Peru etwa 70.000 Menschen getötet worden. Mehrere Politiker der Großen Koalition begrüßen den von Innenminister de Maizière geplanten Aufbau einer neuen Antiterroreinheit bei der Bundespolizei. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lischka sagte der Mitteldeutschen Zeitung, er halte die Idee für vernünftig. Nach den Anschlägen von Paris und Kopenhagen müsse man besser aufgestellt sein. So könne sich ein normaler Schutzpolizist mit seiner Ausrüstung nicht erfolgreich Terroristen in den Weg stellen. Auch sei etwa die GSG 9 nicht für Fahndung und Verfolgung, sondern für einen unmittelbaren Zugriff gedacht. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Meyer, plädierte dafür, für die neue Einheit bis zu 400 Einsatzkräfte bereitzustellen. Der CSU-Politiker betonte, in der Gefahrenabwehr gebe es eine Lücke zwischen der GSG 9 und der Bereitschaftspolizei. Hier seien robustere Einheiten der Bundespolizei erforderlich. Für den Abriss von Kernkraftwerken und die Endlagerung von Atommüll müssten die Energiekonzerne nach Ansicht des Chefs der Endlagerkommission, Müller, mehr Geld zurücklegen. Die Rückstellungen seien nicht nur unsicher, sondern wahrscheinlich auch zu niedrig, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Bislang seien dafür bei E.ON, RWE, NBW und Vattenfall zusammen lediglich rund 38 Milliarden Euro vorgesehen. Nötig seien aber eher 60 Milliarden Euro. Müller begrüßte die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, den Konzernen die Rückstellungen notfalls zu entziehen und sie dann über eine Stiftung oder einen Fonds in die öffentliche Kontrolle zu überführen. Dann könnten Konzerne die Politik auch nicht mit Verweisen auf wirtschaftliche Nöte unter Druck setzen, sagte Müller weiter. Kritiker befürchten, im Falle der Insolvenz einer Betreibergesellschaft könnten die Gelder unter Umständen zweckentfremdet werden. Die Ukraine und Russland wollen ihre Gespräche über die längerfristige Gasversorgung im April in Berlin fortsetzen. Das teilte der ukrainische Energieminister Demchinchin nach Beratungen mit Vertretern der Europäischen Union und Russlands in Brüssel mit. Dabei geht es um Preise und Lieferbedingungen. Die Ukraine ist ein wichtiges Transitland für russisches Gas in die EU. In der Ostukraine gab es auch heute wieder Tote und Verletzte. Nach Darstellung der Separatisten wurden im Donbass 3 Kämpfer durch den Beschuss der ukrainischen Armee getötet. Die Rebellen und die Regierung in Kiew werfen sich gegenseitig vor, das Waffenstillstandsabkommen von Minsk zu brechen. Wegen des andauernden Pilotenstreiks hat die Lufthansa für heute 74 Langstreckenflüge gestrichen. Das Unternehmen teilte in Frankfurt am Main mit, betroffen davon seien rund 20.000 Passagiere. Die Kurz- und Mittelstreckenflüge der Lufthansa würden wie geplant durchgeführt. Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Cockpit schloss Streiks auch über Ostern nicht aus. Er sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die Gewerkschaft halte sich alle Optionen offen. An der Spitze der britischen Zeitung The Guardian steht künftig erstmals eine Frau. Die Journalistin Catherine Viner folgt im Sommer auf den langjährigen Chefredakteur Alan Rusbridger, wie das Blatt berichtet. Die 43-Jährige verantwortet derzeit den Online-Auftritt des Guardian in den USA. Das Wetter. Nachts in der Nordwesthälfte wolkig mit Regen, in der Südosthälfte gering bewölkt und trocken, Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag dicht bewölkt mit Schauern. Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad an der Ostsee und 12 Grad im Süden. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 4 Uhr. Deutschlandfunk, 3.04 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Königsforst und Dreikeumer steht ein defektes Fahrzeug. Ein defektes Fahrzeug steht auch auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim. Und auf der A61 gefährdet im Bereich Rhein-Bölln dichter Nebel den Verkehr. Sternzeit 21. März. Hess, Gamsberg und Astrofarm. Sirius strahlt fast im Zenit und auf halber Höhe funkelt Canopus, der zweithellste Stern des Himmels. Weiter unten zeigt sich das Kreuz des Südens und tief am Nordhimmel rutscht Capella im Fuhrmann entlang. Dies ist der Himmelsanblick heute nach Sonnenuntergang. Nicht bei uns, sondern in Namibia, das vor genau einem Vierteljahrhundert seine Unabhängigkeit erlangte. Das Land bietet fast so gute Sichtbedingungen wie die Atacama-Wüste in Chile. Das bedeutendste Instrument in Namibia ist HESS, das Hochenergie-Stereoskopie-System. Es besteht aus 5 Spiegelteleskopen, die in einem Abstand von jeweils gut 100 Metern in stockdunkler Nacht an den Himmel blicken. Sie halten nach dem schwachen Tscherenkow-Licht Ausschau, das von Gammastrahlen in der Atmosphäre verursacht wird. Gammastrahlung entsteht bei den energiereichsten Phänomenen im All, zum Beispiel Supernova-Explosionen, Pulsaren und in der Nähe schwarzer Löcher. Am Hess-Standort befindet sich auch eine Station des Head-South-Netzwerks. Zusammen mit zwei identischen Anlagen in Chile und Australien überwachen Weitwinkelkameras automatisch die Helligkeit vieler Sterne und suchen nach Anzeichen für Planeten. 6 Entdeckungen sind bereits gelungen. Der Gamsberg in Namibia war in den 80er Jahren als Standort für ein Großteleskop des Max-Planck-Instituts für Astronomie auserkoren, doch das Projekt wurde nie realisiert. Dafür ist Namibia mit seinen etlichen einsam gelegenen Astrofarmen begehrtes Ziel vieler Sternfreunde. Dort stört keinerlei Kunstlicht den Genuss des wunderbaren Südhimmels. Radio nach Jazz, Schatten und Licht, eine Jazzreise von Marrakesch nach Istanbul. Jetzt sind wir angelangt in Israel und Sie hörten Musik von dem Bassisten Avishai Cohen. From Darkness, das Titelstück seines aktuellen Albums mit Nitai Herschkowitz am Klavier und Daniel Dorr Drums. Mit jedem neuen Projekt entdecke ich, dass ich mir selber nicht entfliehen kann, sagt Cohen. Es ist ein angenehmes Gefühl, wenn ich diese inneren Räume erkennen und sie wiederfinden kann, wie Inseln, die sich vor mir auftun, wenn ich komponiere. Diese Momente, wo ich wie in einer Blase lebe, meine Freunde sagen dann, das klingt wirklich wie deine Musik. Und gleich weiter zu Daniel Zamir und seinem Album Children of Israel. Thank you. Daniel Zamir, er begann mit 12 Jahren Saxophon zu spielen, machte sein Examen an der angesehenen Thelma Jelin Hochschule für Kunst in Israel und er hatte Glück. Wegen Untergewicht wurde er vom Militärdienst befreit und machte sich sogleich auf nach New York. Mit der Hilfe von oben, aus dem Himmel, habe er seine Platte Children of Israel machen können für das Zadek-Label von John Zorn. Die Idee, alte israelische Volkslieder für ein Jazz-Ensemble zu arrangieren, sei ihm gekommen, als er von seiner Mutter ein Tonband erhalten habe, auf dem sie diese alten Lieder sang. Sein Landsmann, der Gitarrist Itamar Erez, war von allen Künstlern, die ich hier vorstelle, derjenige, der mir am allerschnellsten seine Musik geschickt hat. Er sucht mit seiner Gruppe nach einer Musik, die so eher dem Typischen trotzt. Das Album Hommage feiert den Einfluss von zwei Virtuosen an den Saiteninstrumenten, die ihn besonders prägten, den eben gehörten tunesischen Oud-Spieler Anouar Brahim und den Brasilianer Egberto Gismonti. Ihre Musik liebt er besonders. Itamar Erez. Sorry, das war nochmal Daniel Zamir, aber hier ist die Musik von Itamar Erez. Thank you. Von dem israelischen Jazz-Gitarristen Itamar Erez. Für die Bassistin Daphna Sadeh, sie spielt Kontrabass und elektrische Bassgitarre, ist die ganze jüdische Musik wie ein Patchwork. Die verschiedensten Kulturen vermischen sich in ihr, sagt sie. Sadeh kam in Israel zur Welt. Auch sie hat, wie viele israelische Jazzmusiker heute, in New York studiert und ist seit 2002 vor allem von London aus aktiv, wo sie ein eigenes Ensemble unterhält. Ihre Musik ist höchst eklektisch. Da finden sich Spurenelemente von Klassik, Jazz, jüdischer Musik und vielen Einflüssen aus den Ländern des Nahen Ostens. Eine Musik, die ihren eklektischen Werdegang und ihr Leben heute reflektiert. Entsprechend nennt Daphna Sadeh ihre Gruppe The Voyagers, die Reisenden. Ihr Plattencover hat auf der Rückseite einen Satz Mahatma Gandhis: Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst. Thank you. Von Daphna Sade weiter zu Boris Malkowski. Er kam in Odessa in der Ukraine zur Welt und begann mit 4 Jahren Klavier zu spielen. Mit 17 trat Boris schon als Jazzpianist auf. 1991 siedelte er um nach Tel Aviv. In einer sehr bewegten Zeit, erinnert er sich, als der Golfkrieg den gesamten Nahen und Mittleren Osten erschütterte, den Weltfrieden bedrohte, die PLO Saddam Hussein unterstützte und Raketen vom Irak aus in Richtung Israel abgeschossen wurden. Boris Malkowski ist Komponist, Pianist, Musikwissenschaftler und ein Virtuose am klassischen Knopfakkordeon. Hier ist Introduction aus seinem Album Time Peter Tikva. Thank you. Das war Omar Klein aus seinem aktuellen Album Fearless Friday, mit dem er zurzeit groß auf Tournee ist. Wir konnten ihn erleben, kürzlich im alten Pfandhaus hier in der Kölner Südstadt. Und man konnte bestaunen, wie er durch seine pianistische Kunst jeden im Publikum auf seine Seite zog und begeisterte. Omar Klein, Klavier, Hagai Cohen-Milo am Kontrabass und ein fabelhafter junger Schlagzeuger, ebenfalls aus Israel, Amir Breslam. Ich besuchte Omar Klein in Düsseldorf, wo er seit einigen Jahren lebt, und sprach mit ihm über sein neues Album. Und ganz am Ende dieses längeren Gesprächs, als ich meinen Rekorder schon ausschalten wollte, erzählte er mir eine ziemlich unglaubliche Geschichte. I have roots in Africa. My mother's parents are North African Jews. They came to Israel from Tunisia and Libya and Africa and Latin music. I have a strong connection. I don't know what it is, but ich habe Wurzeln in Afrika. Die Familie meiner Mutter sind nordafrikanische Juden, die von Tunesien nach Israel zogen. Ich selbst spüre eine starke Beziehung zur Latin Music und weiß gar nicht so recht warum. Die Familie meines Vaters kommt aus Ungarn. Sie kamen mit dem Holocaust nach Israel. Sie überlebten als Kinder die furchtbaren Ereignisse. Ich hatte eine sehr bewegende Erfahrung, was das betrifft. Während meine Großmutter sich mit ihrer Mutter in Budapest vor den Nazis versteckte, wurde ihr Vater deportiert und nie wieder gesehen. Vor ein paar Jahren gab ich ein Konzert mit dem Trio in einer Synagoge in Budapest. Nicht in der großen, der berühmten. Es gibt noch eine andere, die heute für Konzerte genutzt wird. Ein sehr schöner Ort. Während ich dort spielte, musste ich an diesen Mann denken, der seinen Kindern und seiner Frau entrissen wurde. Ich stellte mir vor, was wäre, wenn jemand ihm damals gesagt hätte, weißt du was, deine Tochter, dieses fünfjährige Mädchen, das sich gerade versteckt, sie wird sich retten können. Sie wird eine Frau werden und ein Kind bekommen. Dieses Kind wird ein Mann werden und selber ein Kind zeugen. Dieser Sohn wird erwachsen und er wird Pianist. Und dann wird er hier in der Synagoge für die Menschen von Budapest Musik machen. Wissen Sie, diese kleine Story ist für mich die jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert. This child will become a man. He will be a pianist and will play right here in this synagogue for the Budapest people. You know, just imagine that. Just this little story for me is like, you know, the Jewish history of the 20th century. The 20th century history anyway is so crazy. And ours is, you know, wild. Thank you. Oma Klein, Rockets on the Balcony, produziert von John Zorn. Ich träume von einer Utopie, von der ich weiß, dass sie sich nicht erfüllen kann. Ich würde gerne eine Einheit schaffen zwischen der populären und unserer Musik. Eine reale Kontinuität, eine wahrnehmbare, eine verständliche, mit der alten und der populären musikalischen Praxis, unserer täglichen, qualvollen Arbeit so nah wie unserer Musik. Luciano Berio. Tejía Vinyl. Thank you. for liberation from my mouth and my pen, without keeping my wine in its barrel, and without fear the anxiety of the enslaved, we will announce together words of unity, uniqueness, and unification. Das war die Stimme von Rabbi Itzhak Marmorstein und das Saxophon von Greg Wall, The Lights of Rav Kook, neuer Jazz aus Israel. Und damit endet unsere dreistündige nächtliche Klangreise von Marrakesch nach Istanbul. Schatten und Licht haben wir diese Nacht genannt. Zusammengestellt hat sie Karl Lippegaus, Redaktion Harald Rehmann. Unsere Reise endet in Italien bei Giovanni Guidi. Nach den Nachrichten noch einmal Jazz aus Italien. Enrico Ravas Alben The Plot und Easy Living stellt Ihnen Bert Noblick vor. Giovanni Guidi, The Night It Rained Forever. Radio Nacht Jazz im Deutschlandfunk. Hören Sie jetzt das Kalenderblatt. 21. März 1990. Namibia wird unabhängig. Dazu ein Beitrag von Birgit Morgenrath. Windhoek, March 1990, The Birth of a Nation. Kurz nach Mitternacht sinkt die Fahne Südafrikas und die blau-rot-grüne Namibias steigt in den dunklen Himmel. Nach mehr als 100 Jahren Fremdbestimmung erringt Afrikas letzte Kolonie Namibia am 21. März 1990 ihre Unabhängigkeit. Tausende lauschen im Stadion von Windhoek den feierlichen Worten ihres neuen Präsidenten Sam Nujoma. I will execute my duties in conformity with the letter and spirit. Ich werde mein Amt gemäß dem Geist und den Buchstaben der Verfassung ausüben, mit einer Politik der nationalen Aussöhnung, der Einheit, des Friedens und der Stabilität im Mutterland Namibia. Deutsch wurde als eine von drei Amtssprachen abgeschafft. Ein Erbe aus der Zeit als Kolonie Deutsch-Südwestafrika, als die sogenannte Schutztruppe des Deutschen Reiches in einem brutalen Krieg 1894 einen Völkermord an den Herero und Nama verübte. Bis heute warten die Nachkommen auf eine offizielle Entschuldigung und eine angemessene Entschädigung. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Völkerbund Namibia unter UN-Mandat gestellt. Südafrika, der Treuhänder, profitierte von den reichen Bodenschätzen und führte die Apartheid ein, mit Rassentrennung, Homelands und massenhaften Zwangsumsiedlungen. In den 60er Jahren regte sich dagegen Widerstand. Junge Leute im Norden des Landes gründeten die Befreiungsbewegung SWAPO, die Southwest African People's Organization. Although we followed the philosophy of Mahatma Gandhi and Martin Luther King. Obwohl wir der Philosophie von Gandhi und Martin Luther King folgten, funktionierten diese friedlichen Mittel nicht, um unsere Unabhängigkeit zu erlangen. Also sagten wir uns, lasst uns zu den Waffen greifen und mit den Kolonialherren in der Sprache sprechen, die sie verstehen. Let's take up guns and speak to the colonizers in the language they understand. Erzählt einer der SWAPO-Gründer, der heute 90-jährige Andimba Toivo Yatoivo. Das Apartheid-Regime ging mit aller Härte gegen die SWAPO vor, im Ausland und im Inland. Erst 1978, in den USA regierte Präsident Jimmy Carter, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die entscheidende Resolution 435. Der finnische Diplomat und spätere Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari wurde UN-Sonderbeauftragter. So there was a framework if international community could convince South Africa. Damit gab es einen Rahmenplan, falls die internationale Gemeinschaft Südafrika überzeugen könnte, sich zu bewegen und der UN zu erlauben, ins Land zu kommen und den Prozess bis zur Unabhängigkeit zu überwachen. Wie das geschehen sollte, war in der Resolution genau festgelegt. How it would be done was clearly spelled out in Resolution 435. Am 1. November 1988 trat Resolution 435 schließlich in Kraft. Angola, Kuba und Südafrika unterzeichneten einen Waffenstillstand. Der Truppenrückzug begann. 42.000 SWAPO-Anhänger kehrten nach Namibia zurück. Im Februar 1990 wurde eine demokratische Verfassung beschlossen. Und am 21. März wurde Namibia unabhängig. Seitdem regiert ununterbrochen die SWAPO. Sie erreichte politische Stabilität und einige Erfolge bei der Armutsbekämpfung. Aber Ressourcen und Lebenschancen sind extrem ungleich verteilt. Nun regt sich Protest gegen die Fat Cats der neuen Elite. Nur wenige SWAPO-Helden bleiben ihren Prinzipien treu, so wie Andimba Toivo Yatoivo. I personally believe in democracy. Ich persönlich glaube an die Demokratie, nicht nur mit Worten, sondern in der Praxis. Wir in der SWAPO predigen Demokratie, aber praktisch sind wir keine demokratische Organisation mehr. We are not a democratic organization anymore. Thank you.

Deutschlandfunk, Radionacht. Milestones, Klassiker der Jazzgeschichte. Bert Noglück begrüßt Sie zu Aufnahmen mit dem italienischen Trompeter Enrico Rava. Zunächst zu Titeln von der 1976 aufgenommenen Platte The Plot. Eine seiner frühen Einspielungen unter eigenem Namen, sowie dann im weiteren Verlauf dieser Stunde zu Stücken von der 2004 veröffentlichten CD Easy Living. Enrico Rava, ein Wegbereiter des neuen italienischen Jazz, traf sich 1976 mit einem exzellenten skandinavischen Rhythmusgespann, dem Bassisten Palle Danielsson und dem Schlagzeuger John Christensen sowie dem amerikanischen Gitarristen John Abercrombie. Bereits ein Jahr zuvor hatten sie zusammengefunden und The Plot war das zweite Album in dieser Besetzung für das Münchner Label ECM. Dr. Ra and Mr. Wa, eine Komposition von Enrico Rava. Thank you. Dr. Ra and Mr. Wa, ein Stück vom 1977 veröffentlichten Album The Plot des Trompeters Enrico Rava. Damals hatte er bereits wichtige und für ihn prägende Lehr- und Wanderjahre absolviert. In den 60er Jahren war er Mitglied im italienischen Quintett um Gato Barbieri. Er spielte in Gruppen um Steve Lacy und wagte 1967 den Sprung nach New York. Dort arbeitete er unter anderem mit Bill Dixon, Carla Bley und Roswell Rudd zusammen. Ganz am Anfang stand für den 1939 in Triest geborenen die Begeisterung für den traditionellen Jazz für Big Spiderwecker. Enrico Rava spielte Posaune in einer Dixieland-Band und wechselte als 18-Jähriger unter dem Eindruck von Miles Davis zur Trompete und zum modernen Jazz. Noch immer hat er ein ganzheitliches Verhältnis zu dieser Musik in all ihren Stil und Erscheinungsformen. So I think it's the same thing, it's the same music actually, European or American, it's just jazz and of course jazz means. Es handelt sich um die gleiche Sache, egal ob europäisch oder amerikanisch, es ist Jazz. Und Jazz kann so vieles bedeuten, von Louis Armstrongs Hot Five bis zu Elektronika, Jazz Rock, Free Jazz, Bebop, das ist alles eine große Musik, die ich als Ganzes liebe. Only one big music and I like all of it. Auf The Plot, der Platte von 1977, weiß Enrico Rava mit zupackender Direktheit, aber auch mit eleganten Melodielinien zu überzeugen. Ein Trompeter zwischen Feuer und Introvertiertheit, der die Attacke ebenso liebt wie die Melancholie. On the Red Side of the Street von Enrico Rava. Enrico Rava mit einem Stück von seinem Album The Plot, aufgenommen 1976 mit zwei skandinavischen Musikern, die seinerzeit bereits durch ihre Zusammenarbeit mit Jan Garbarek und Bobo Stenson sowie mit Keith Jarrett im Fokus des internationalen Jazzgeschehens standen. Dazu der amerikanische Gitarrist John Abercrombie, der damals ebenso wie der Trompeter Enrico Rava zu den Neuentdeckungen des Produzenten Manfred Eicher für dessen Label ACM zählte. Innerhalb kurzer Zeit war es den vier Musikern gelungen, ein dichtes, interaktives Gruppenspiel zu entwickeln. Unzweifelhaft spürt man dabei etwas vom freiheitlichen Gestus des Jazz jener Jahre, der Enrico Rava seither ständig beflügelt hat. Well, I think the free jazz, it opened mind, you know, I mean, it opened my mind. Free Jazz hat meinen Geist geöffnet. Anstatt sich ständig auf Akkordstrukturen zu beziehen, begann man eine Geschichte zu erzählen. You think more on a story, you try to tell a story. Der Titel der 1976 eingespielten und ein Jahr später veröffentlichten Platte lässt etwas von diesem Wunsch, eine Geschichte zu erzählen, mitschwingen. The Plot. Erfahrungen mit Bebop und Free Jazz sind eingeschmolzen in ein pulsierendes Rhythmusgeflecht, das von starken Melodien durchzogen wird. Amici, wie alle Stücke des Albums, basierend auf einer Komposition von Enrico Rava. Thank you. Amici, ein Titel vom Album The Plot. Der Trompeter Enrico Rava mit dem Gitarristen John Abercrombie, dem Bassisten Palle Danielsson und dem Schlagzeuger John Christensen, aufgenommen 1976. Von hier nun machen wir einen großen Sprung ins Jahr 2003, in dem die CD Easy Living eingespielt wurde, mit der Enrico Rava nach vielen Jahren wieder zum Label ECM zurückkehrte. Die Zeit hatte die Musik des Trompeters reifer werden lassen, sein Spiel wirkt gelassener und runder, ohne auf spitze Töne zu verzichten, und da hat wieder eine Band, die gänzlich seinen Intentionen entspricht, ein Quartett mit zwei Musikern, die zu seinen Entdeckungen zählen und inzwischen auch mit eigenen Gruppen und in anderen Kontexten außerordentlich erfolgreich sind, der Pianist Stefano Bolani und der Posaunist Gianluca Petrella. Dazu der Kontrabassist Rosario Bonacorso und der Schlagzeuger Roberto Gatto. Send, eine Komposition von Enrico Rava. Ein Stück von der CD Easy Living des italienischen Trompeters Enrico Rava. In den 90er Jahren hat er zwei Alben eingespielt, die sich auf Kompositionen von Giacomo Puccini und Georges Bizet beziehen, angetrieben vom Jazz und inspiriert von der Klangwelt der Oper. Etwas davon spiegelt sich wohl immer in seinem Spiel. Of course, if you are Italian, there will be some you. Your inside is Italian, so probably. Natürlich, wenn du Italiener bist, dann hast du etwas speziell Italienisches in dir, eine Liebe zum Milos. Aber auch Miles Davis und Chet Baker hatten diese Liebe, obwohl sie keine Italiener waren. And they are not Italian. Mit speziellen Projekten und Platten hat Enrico Rava großen Vorbildern wie Big Spider Becker, Chet Baker und Miles Davis seine Referenz erwiesen. Sein Spiel ist angefüllt mit Anklängen an die Jazzgeschichte und doch zugleich unverkennbar individuell. So auch, wenn er Easy Living spielt, einen Titel, den vor ihm schon Chet Baker, Clifford Brown und Miles Davis ausgeleuchtet haben. Easy Living und zuvor Drops, eine Miniatur von Enrico Rava. Enrico Rava mit seiner Version eines Jazz-Standards Easy Living. Easy Living, das ist auch der Titel der CD von 2004, auf der sich der Trompeter im Quartett bzw. Quintett mit dem Pianisten Stefano Bolani, dem Bassisten Rosario Bonaccorso und dem Schlagzeuger Roberto Gatto sowie dem Posaunisten Gianluca Petrella präsentiert. Eine Band, die den Namen Tribe bekommen hat. Tribe is something like family, but in a sense more. Tribe ist so etwas wie eine Familie, in gewisser Weise noch mehr, denn eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Das ist eine Familie, die ich selbst gewählt habe. This is a family that I chose. Rava Tribe, das Enrico Rava Quintett mit Chromosomi vom Album Easy Living. Milestones, Klassiker der Jazzgeschichte im Deutschlandfunk, der italienische Trompeter Enrico Rava mit Aufnahmen aus dem Jahr 1976, veröffentlicht auf dem Album Plot und zuletzt mit Titeln von der 2004 erschienenen Produktion Easy Living. Danke für Ihr Interesse, sagt einen guten Ausklang der Nacht bzw. einen guten Morgen, in jedem Fall einen guten Tag, wünscht Bert Noglik.